Deutschlandfunk. Hörspiel. Heute wieder mit dem Hörspiel des Monats. Die begehrte Auszeichnung der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste ging an das zweiteilige Hörspiel Europa, eine Plagiate-Saga von Till Müller-Klug. Produktion Westdeutscher Rundfunk 2012. Wir zitieren aus der Begründung der Jury. Plagiate plagiieren oder auch Copy, Shake and Paste. So lautet das Prinzip von Europa, eine Plagiate-Saga. Till Müller-Klugs Hörspiel ist eine dynamische Collage, die sich aus den Versatzstücken zusammenkopierter Doktorarbeiten und Szenen über einen karrierebewussten EU-Politiker zusammensetzt. Der dem krisengeschüttelten Europa mit einer Chancenkonferenz und Imagekampagne auf die Sprünge helfen will. Mit Europa, eine Plagiate-Saga ist Till Müller-Klug ein kurzweilig kritisches Stück über Europa als Hölle selbstreferenzieller Studien, lärmende Kampagnenmaschine und Karrierebeschleuniger gelungen. Es befeuert außerdem das Nachdenken über die Grenzen zwischen Wissenschaft und Literatur. Was unterscheidet eine zusammengeklaute Doktorarbeit von einer Literatur des Plagiats, deren bekanntestes Beispiel der Roman Axolotl Roadkill ist? Was ist Kopie und was ist Plagiat? Oder doch Inspirat, wie es an einer Stelle heißt? Was wird aus der Utopie eines Online-Europa angesichts von ACTA und der Kriminalisierung der Kopie als Kulturform des 21. Jahrhunderts? Im Anschluss an unser Hörspiel des Monats stellt Karl Lippegaus den Gitarristen Michael Chapman vor. Europe has been plunged into a fresh crisis after France was Sione UE è dispiaciuto per l'incoerente decisione. Sorgt der Euro für schlaflose Nächte bei den La Commission europea reagiu con commissario La crisi non ha concluido i sus sequelas. Die Verhandlungen über den Schuldenstand werden wieder aufgenommen werden. Aufhören! Schäfer, schalten Sie das bitte aus. Sofort, Herr Sandhofen. Ich will diese Schwarzmalerei nicht mehr hören. Ja, es ist wirklich enervierend. Auf allen Kanälen diese ewige Eurokalypse. Die Teilnehmer der Krisenkonferenz sind nun zugeschaltet. Soll ich die Konferenz jetzt eröffnen? Nein, nicht noch eine Krisenkonferenz. Herr Sonthofen, wir haben wochenlang für dieses Terminfenster gekämpft und nun sind endlich alle... Nicht noch eine Krisenkonferenz. Also soll ich es absagen? Chancenkonferenz, nennen wir es Chancenkonferenz. Anfangen. Europa, eine Plagiate-Saga von Till Müller-Klug. Dieses Hörspiel enthält auf 83,7% seiner Manuskriptseiten kopierte Plagiate. Alle Plagiate stammen aus real existierenden Doktorarbeiten, die von schwarmintelligenten Internetforen nach dem Sechs-Augen-Prinzip überprüft worden sind. Regie Thomas Wolfertz. Meine Damen und Herren, unsere Schaltung steht jetzt und ich begrüße Sie recht herzlich zur Chancenkonferenz Europäische Identität. Bitte, Frau Dr. Laroche. Die Umfragen zeigen uns eine stark wachsende Europaentfremdung. Immer mehr Menschen fühlen sich von Brüssel nicht mehr repräsentiert oder sogar schikaniert. Diese, sagen wir mal, Beziehungskrise gilt es zu überwinden. Jede zweite Imagekampagne versandet uns in der Vielsprachigkeit. Was auf Französisch ein eleganter Slogan ist, funktioniert auf Spanisch, Griechisch oder Finnisch noch lange nicht. Europa fehlt die gemeinsame Sprache. Der wissenschaftliche Dienst testet gerade das neue Simultanübersetzungssystem Simulto. Ich habe uns gleich einen Prototyp bestellt. Ja, schön und gut, aber alle sprechen doch ein paar Wörter Englisch, oder? Der gemeinsame Wortschatz ist äußerst begrenzt. Yes, no, hello, Europe, you Europe, understand? No, not really. You are Europe. Ah, okay. You are Europe, ist doch der Hammer-Slogan. Also das gab's doch schon. Diese Kampagne in Deutschland damals. Du bist Deutschland. Stimmt. Und jetzt You are Europe. Das hätte schon ein bisschen was von, ich will nicht sagen Plagiat. Ja, doch. Sagen Sie es ruhig, Plagiat. Okay, Plagiat. Ja, es ist ein Plagiat und das ist auch gut so. You are Europe. Wissen Sie, woran dieser Kontinent am meisten krankt? Dass die ganze Welt unsere Ideen und Patente klaut. Der Wirtschaftsboom in China. Undenkbar ohne zigtausende geklauter Patente aus Europa und den USA. Und was treiben unsere amerikanischen Freunde? Die tummeln sich natürlich selbst an der vordersten Front der Industriespionage. Wir in Europa müssen endlich damit anfangen, zurück zu plagiieren. Das ist die einzige Chance. Wir brauchen in Europa eine neue, selbstbewusste Kultur des Kopierens. Plagiat Anfang, e pluribus unum, aus vielem eines. So lautete das Motto, unter dem vor über 215 Jahren die amerikanischen Staaten zur Union zusammenfanden. Ein Motto, das programmatisch zu verstehen ist. Plagiat Ende. Plagiiert durch Karl Theodor zu Gutenberg. Plagiat par Karl Theodor zu Gutenberg. Plagiarized by zu Gutenberg. Plagiat de Barbara Zehnpfennig. Plagiarized from Zehnpfennig. The experiment of a broad republic. Die Vereinigten Staaten von Amerika. Ein überaus erfolgreiches Geschäftsmodell, das seinen Zenit inzwischen überschritten hat. Und trotzdem, die erste Namenshälfte könnten wir kopieren und mit unserem Namen kombinieren. Copy and paste. Wir gründen die Vereinigten Staaten von Europa. The United States of Europe. Born in the United States of Europe. Schäfer! Herr Sonthofen? Hier, hören Sie mal. Born in the USA, I was born in the USA, I was born in the USA, born in the USA now. Na, wäre das nichts für unsere Kampagne? Das ist eine schöne Idee. Das ist wirklich sehr originell. Originell, aber Sie haben schon gehört, dass der Song geklaut ist. Tatsächlich? Mein Gott, auf welchem Planeten leben Sie eigentlich? Also, tut mir leid, ich höre fast nur klassische Musik, aber warten Sie, ist das nicht der... Der Boss, ganz genau. Born in the USA, I was born in the USA. Eine Coverversion als Hymne auf das Plagiat. Ein musikalisches Plädoyer für selbstbewusstes Covern und Kopieren. Angesichts des Machtverfalls der Politik versuchen die europäischen Staaten, internationalen Problemstellungen auf einer neuen Stufe der Handlungsfähigkeit zu begegnen. Plagiarized by Sylvana Koch-Marin. Plagiat de Joseph Janning, Principe Directeur de l'Integration Européenne. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Chancenkonferenz. Europäische Identität. Je vous souhaite la bienvenue pour notre conférence de chance d'identité européenne. European Identity. Hallo. Ich höre hier gerade jede Menge Dolmetscher. J'entends beaucoup d'interprètes ici. Das ist Simulto, das neue Simultanübersetzungssystem. Ja, sono Simulto. Je suis Simulta. Le nouveau système de traduction simultanée. Enchanté. Stop. Stop. Benazzoni, können Sie das bitte anhalten? Benazzoni, could you please stop this? Arrêtez, s'il vous plaît. Ich probier's ja. I'm trying to. Au revoir. Goodbye. Hasta la vista, baby. Offenbar ist das System noch nicht ganz ausgereift. Ja, was der wissenschaftliche Dienst immer alles austüftelt. In Simulto werden Sie jedenfalls noch nachbessern müssen. Und nachbessern müssen auch unsere Kollegen aus der Finanzpolitik. Der Eurokurs hat heute einen neuen Tiefstand erreicht. Wir werden immer mehr zum Spielball der Finanzmärkte. Die Märkte machen mächtig Tempo und die Politik hinkt hinterher. Bis unsere Maßnahmen und Programme endlich von allen Mitgliedsländern ratifiziert worden sind, vergeht quälend viel Zeit. Da sind sie oft schon veraltet. Bitte. Bitte ein bisschen optimistischer, liebe Kollegen. Ohne Enthusiasmus werden wir Europa nicht befeuern und erneuern können. Da stimme ich Ihnen zu. Ich glaube an den europäischen Traum. Europäischer Traum. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Umso besser. Copy, shake and paste. Wir kopieren die US-amerikanische Euphorie, mixen sie mit Konfuzius, strecken sie mit preußischer Disziplin, verfeinern sie mit französischem Savoir-vivre, brezeln sie auf mit Bollywood und flambieren sie mit griechischer Antike. Um das Feuer für die Menschen wieder zu erlangen, hob Prometheus einen langen Stängel des Riesenfenchels in den Himmel, um ihn am vorüberrollenden, funkensprühenden Sonnenwagen des Helios zu entzünden. Plagiat par Matthias Preufrock. Plagiarized from Wikipedia. Copy, shake and paste. Mit dieser lodernden Fackel eilte er zur Erde zurück und setzte einen Holzstoß in Flammen. Mit dem Feuer hatte Prometheus den Menschen den Anfang ihrer gesamten Kultur gegeben. Plagiarized by Perfrock. Plagiat de Wikipedia. Copy, shake and paste. Europa, eine Gestalt der griechischen Mythologie, ist eine phönizische Königstochter. Zeus verliebte sich in sie. Copied from Wikipedia. Copy, shake and paste and rock. Lieber Christoph, ganz lieben Dank für deine Mail. Unser schöner Abend liegt nun bald einen Monat zurück und ist mir immer noch so präsent, als hätten wir eben erst Abschied genommen. Ich würde dich gerne bald wiedersehen, aber weiß natürlich auch, dass du in Brüssel sehr beansprucht und beschäftigt bist. Besonders jetzt, wo Europa so bewegte und entscheidende Zeiten durchlebt. Aber vielleicht könnte ich dich ja mal für ein Wochenende besuchen kommen. Oh, ich stelle mir das alles so aufregend bei dir in Brüssel vor. Wenn du in deinem schicken Anzug die halbe Kommission triffst und all die großen Namen. Immerhin schreibt ihr dort jeden Tag Europageschichte. Thumbs up, Christoph. Ich bin stolz auf dich. Zeus näherte sich Europa in Gestalt eines Stieres, damit ihm seine argwöhnische Gattin Hera nicht auf die Spur käme. Copied from Horace, Ode 327. Liebe Lilly, wie schön, du rettest mir den Abend. Den ganzen Tag über habe ich immer wieder an dich gedacht und wie groß war da meine Freude, als ich im Posteingang deine Mail sah. Ich würde dich auch liebend gerne wiedersehen. Leider lässt mir die Euro-Krise momentan überhaupt keine Zeit für private Treffen. Doch sobald sich die Wogen hier glätten, werde ich wieder mehr Spielraum haben. Meine Masterarbeit über die Netzpolitik habe ich dir angehängt. Dein Interesse freut mich wirklich sehr. Vielleicht kannst du aus der Arbeit ja sogar die ein oder andere politische Anregung ziehen. Das fände ich natürlich super. Ups, nun flötet mein Alarm los. Also auf zum Beachvolleyball und etwas für meinen Körper tun. Dir alles Beste in Brüssel. Herzlich, deine Lilly. So mischt sich Zeus unter die Jungtiere. Er brüllt und wandelt in Schönheit auf zarten Greisern einher. Denn er hat eine Farbe wie Schnee. Der Hals ist geschwollen von Muskeln. Die Hörner sind zwar klein, doch durchscheinender als reiner Edelstein. Keine Drohungen sind an seiner Stirn. Und Frieden trägt sein Blick. Cubier Doras. Du spielst also Beachvolleyball. Das ist ja zauberhaft. Sport ist was ganz Wunderbares. Es ist noch gar nicht so lange her, da habe ich Hockey gespielt. Leider lässt sich das hier in Brüssel nicht mehr organisieren. Vielleicht hast du zufällig ein Beachvolleyball-Foto von dir, so senkrecht in der Luft stehend beim Schmetterball. Weißt du, ich bin ein optischer Mensch und freue mich immer sehr über etwas zum Anschauen. Smiley. Ganz herzliche Grüße und viel Erfolg für deine Bewerbung. Dein Christoph. Da staunt Europa, dass er so schön sei, dass er keine Kämpfe androhe. Doch obgleich er sanft ist, scheut sie sich anfangs, ihn zu streicheln. Aber bald geht sie auf ihn zu und streckt ihm Blumen zum glänzenden Maul. Copied from Horace. Schiffer. Ja, Herr Sundhofen? Vorhin nach der Sitzung hat sich die La Roche doch dem Kommissar für digitale Agenda fast auf den Schoß gesetzt und 15 Minuten mit ihm getuschelt. Mhm. Ob die sich immer noch Hoffnung macht? Sie meinen privater Natur? Die La Roche hat keine private Natur. Die will sich einen Ausschussvorsitz angeln. Ich wüsste nicht, wie er das gelingen sollte. Der nächste Vorsitz geht an Sie, Herr Sundhofen. Macht ist ein allgegenwärtiger Faktor menschlichen Handelns. Plagier bar Georgios Chatzimarkakis. Plagiarized from Alexander Zietschlag, Neorealism, Neoliberalism and Post-International Politics. Ihre Kompetenz und Kreativität genießen höchste Anerkennung. In jeder Chancenkonferenz entwickeln Sie neue, überzeugende Ideen für Europa. Ja, und diese Ideen erzählt die La Roche dann dem Kommissar und gibt sie als ihre eigenen aus. Aber sonst sind Sie doch immer dafür, dass Ideen frei und ungebremst zirkulieren. Absolut. Nur solange die allgemeine Ideenfreiheit noch nicht erreicht ist, müssen wir vorsichtig sein. Staatsmänner bedienen sich ihrer Macht, um ihre Interessen durchzusetzen. Plagiarized by Chatzimarkakis. Plagier de Zietschlag. Als nächstes machen wir aus der Chancenkonferenz eine interfraktionelle Arbeitsgruppe. Und wenn die sich profiliert hat, schlagen wir sie dem Kommissar als Modell für einen neuen Ausschuss vor. Sehr gut. Ich glaube, der Kommissar setzt große Hoffnungen in Sie und wird Ihre Pläne voll unterstützen. Glauben es nicht wissen. Die mangelnde Identifizierung des Bürgers mit Brüssel ist ein zentrales Problem. Plagier bar zu Gutenberg. Plagiarized from Sonja Volkmann-Schluck, The Debate about a European Constitution. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Chancenkonferenz Europäische Identität. Bitte, Frau Dr. La Roche. Fangen wir mit der guten Nachricht an. Ich hatte gestern ein ausführliches Fachgespräch mit unserem Kommissar für digitale Agenda. Er ist sehr angetan von unserer Chancenkonferenz, also habe ich gleich nachgeschoben, dass wir daraus eine interfraktionelle Arbeitsgruppe formen werden. Hervorragende Idee. So ein Zufall. Dieselbe Idee hatte ich heute Morgen unter der Dusche auch. Aber wenn Sie es ihm schon verkauft haben, umso besser. Dann brauche ich mich nicht mehr auf seinen Schoß zu setzen. Nein, das brauchen Sie wohl nicht. Ein weiterer wichtiger Grund für die fehlende Akzeptanz der Europäischen Union ist die Undurchsichtigkeit. Plagiarized by zu Gutenberg. Plagier de Volkmann Schluck. Wir brauchen mehr Transparenz. Also machen wir mit unserer Arbeitsgruppe einfach mal den Anfang und stellen alle unsere Diskussionen und Projekte online. Warum eigentlich nicht? Immerhin heißen wir ja Kommissariat für digitale Agenda. Bernasoni, Sie sagen es. Und es freut mich auch, dass Sie von uns in der Wir-Form sprechen, obwohl Sie selbst ja kein Politiker sind, sondern ein Lobbyist. Sagen wir lieber Interessenvertreter. So wie Sie die Interessen Ihrer Wählerschaft vertreten, vertrete ich die Interessen meiner Verbandsmitglieder, die natürlich zugleich auch Wählerinnen und Wähler sind. Europäerinnen und Europäer. Also letztlich arbeiten wir alle gemeinsam für eine gute Sache, nämlich für Europa. Das haben Sie schön gesagt. Was ich Sie in der letzten Sitzung schon fragen wollte, ehrlich gesagt bin ich ziemlich erstaunt über Ihre positive Reaktion auf die sicherlich interessanten Ideen des Kollegen Sonthofen. Also seine Lobeshymnen auf das Kopieren und Plagieren. Okay. Na, Sie als Vertreter der Urheberrechtsindustrie, Sie pochen doch sonst immer darauf, dass wir alle Raubkopierer hinter Schloss und Riegel bringen. Da übertreiben Sie vielleicht ein wenig. Aber wenn ich Sie auf den neuesten Stand bringen darf, seit Anfang des Monats habe ich einen neuen Arbeitgeber. Tatsächlich? Ich arbeite jetzt für die SNA, die Social Network Association, ein Dachverband für soziale Online-Netzwerke. Und die leben nun einmal von der Vielfalt und Reichhaltigkeit der eingestellten Inhalte. Verstehe. Um wieder auf unser Thema zurückzukommen. In den sozialen Online-Netzwerken kursieren gerade viele sehr kreative Karaoke-Texte zum Thema Europa. Auch wenn die meisten von der Krise handeln, könnten wir dieses Interesse doch aufgreifen und in eine positive Richtung lenken. Perfekt. Wir gehen online und das wird keine gewöhnliche Website. Nein, wir erschaffen im Internet ein zweites Europa. Ein Online-Europa. Als Vorreiter und Wegbereiter für Real-Europa. Großartig. Meine Verbandsmitglieder werden uns dabei sicherlich sehr gerne unterstützen. In Online-Europa erleben die Menschen einen neuen, unbefangenen Austausch von Gedanken und Ideen. Eine spielerische Einübung in die Kulturtechniken des Kopierens und Inspirierens. So machen wir die Menschen fit für eine neue Ära des Copy, Paste, Shake and Rock. Und eröffnen werden wir mit einem Karaoke-Song-Contest zur europäischen Zukunft. Aha. Ich selbst werde auch daran teilnehmen mit meiner Hymne Born in the USA. Den Refrain habe ich schon fertig. Schäfer, Musik. Schön, Herr Sonthofen. Aber bevor wir die Gesangsstunde fortsetzen, sollten wir noch weitere Eckpunkte für die Arbeitsgruppe benennen. Okay. Aus dem Informationsfreiheitsgesetz muss ein europäisches Grundrecht werden. Oh lala. Die Wahrnehmungsmängel der europäischen Grundrechte sind entscheidende Gründe für die wachsende Unzufriedenheit und Euromüdigkeit der Bürger. Plagierbar zu Gutenberg. Plagiarized from Volkmann Schluck. Informationsfreiheit schön und gut, Herr Sonthofen. Aber ehrlich gesagt, erinnern mich Ihre Ausführungen doch sehr stark an die Piratenpartei. Umso besser. Wir plagiieren die Piraten und schlagen sie mit ihren eigenen Waffen. Unser Ziel muss heißen, in 10 Jahren schaffen wir in Europa das Patentamt ab. Mon Dieu. Das ist allerdings eine kühne Agenda. 1960 sagte Kennedy, am Ende des Jahrzehnts landen wir auf dem Mond. Und 9 Jahre später ging seine Prophezeiung in Erfüllung. Kennedy, Mondlandung, Patentamt pulverisieren. Geht's vielleicht auch eine Nummer kleiner? Nein. Europa steht am Scheideweg und in Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod. Kopie de Alexander Kluge. Copied by Kluge from Graffiti in a Squad. Kopie by le graffeur du Boet Barock, Friedrich von Logau. Lieber Christoph, es macht mich wirklich sehr glücklich, dass dir meine Arbeit gefällt. Ehrlich gesagt bedeutet mir deine Wertschätzung noch mehr als die von meinem Professor. Denn du bist ein Vollblutpolitiker. Erst gestern habe ich dich wieder im Fernsehen gesehen. Als die Kamera vom Präsidenten zur Kommission geschwenkt ist, warst du einmal kurz im Bild. Weil mir das viel zu schnell vorbeiging, habe ich es gleich nochmal auf YouTube angeschaut und dich dann einfach klick auf Standbild gestellt. Schönes himbeerfarbenes Hemd. Ist ja dieses Jahr eine Modefarbe. Ich selbst bin immer noch unentschieden, ob ich mich auch in die Praxis wagen soll oder doch lieber in der Wissenschaft bleibe. Ich habe jetzt ein Angebot für eine Mitarbeiterinstelle bei einer Professorin in Kulturwissenschaft. Aber will ich wirklich mein ganzes Leben an der Uni verbringen? Ich weiß es nicht. Meine Beachvolleyball-Fotos habe ich dir angehängt. Dir eine schöne Zeit in Brüssel. mit viel sonniger Europa-Inspiration. Liebste Grüße, deine Lilly. PS, ich habe jetzt einen neuen Rechner mit Kamera. Wollen wir bald mal skypen? Liebe Lilly, tausend Dank für die schönen Fotos. Das eine, wo du wie ein Engel in der Luft schwebst, habe ich jetzt als Bildschirmhintergrund. Skype hat mir der Sicherheitsdienst hier leider strikt verboten. Was das Ja oder Nein zur Wissenschaft angeht, zweifellos eine schwere Frage. Auch ich habe einige Jahre gebraucht, um für mich das Richtige zu finden und sogar zwischenzeitlich noch eine Doktorarbeit angefangen. Bis mir dann irgendwann klar wurde, nein, die Wissenschaft ist nicht wirklich meine Welt. Ja, mal schade um die viele vergeudete Zeit, aber lieber ein Ende mit Schrecken als endlose Dissertationsqualen. Ich grüße dich von ganzem Herzen. Dein Christoph. Wow, du hast deine Doktorarbeit angefangen. Magst du mir nicht etwas schicken? Wo du schon meine Masterarbeit gelesen hast, würde ich auch super gerne etwas von dir lesen. Also bitte keine falsche Scheu und her mit den unveröffentlichten Sonthofen-Werken. Kiss, Lilly. Du hast es so gewollt, Smiley. Hier schicke ich dir einen Link zu meinem alten Online-Ordner Dr. Sonthofen. Die Dateien sind alle noch vorhanden, doch in meinem Kopf ist das meiste schon gelöscht. Viele Herzensgrüße, Christoph. PS, hättest du nicht Lust, mir noch mehr Bilder von dir zu schicken? Es war so schön, damals bei dir zu übernachten, in deiner kleinen, kuscheligen Studentinnenwohnung. So sagt man das doch politisch korrekt, oder? Smiley. Könntest du da nicht so selbstauslösermäßig noch was Hübsches für mich zaubern? Valerie begreift die Krise Europas nicht nur in ihrer politischen und wirtschaftlichen Dimension, sondern als eine Krise des Geistes, des Esprit européen. Für Valerie ist dieser europäische Geist nichts anderes als der Geist der Wissenschaft. Plagiarized by zu Gutenberg. Plagiat de Volker Steinkamp, le débat européen entre les intellectuels allemands et français après la Première Guerre mondiale. Herr Sonthofen, ich habe jetzt den Referenten Sperber gesprochen. Ja, und? Der Kommissar betrachtet Ihre geplante Arbeitsgruppe mit großem Wohlwollen. Der Geist der Wissenschaft, wie er sich seit der griechischen Antike herausgebildet hat und wie er zu Beginn der Neuzeit von Leonardo da Vinci exemplarisch verkörpert wurde. Plagiat zu Gutenberg. Plagiarized from Steinkamp. Ist dem Kommissar auch klar, dass ich diese Gruppe gegründet habe? Da bin ich mir nicht sicher. Einerseits sieht und würdigt er selbstverständlich Ihr außerordentliches Engagement für die digitale Agenda. Und andererseits? Andererseits scheint in der Wahrnehmung des Kommissars auch Dr. La Roche eine wichtige Stellung einzunehmen. Dr. La Roche? Genau hier scheint tatsächlich ein Problem zu liegen. Ah? Der Kommissar hat nämlich den Doktortitel von Frau La Roche mehrfach positiv hervorgehoben. Ach, das kann nicht sein Ernst sein. Ich fürchte schon. Offenbar hat der Kommissar sogar deutlich zum Ausdruck gebracht, dass ein Doktortitel für die Übernahme eines Ausschussvorsitzes durchaus von Vorteil wäre. Also in welchem Jahrhundert lebt er denn? Diese Titelhörigkeit ist doch ein geistiges Armutszeugnis. Tja. Worin hat die La Roche denn eigentlich promoviert? Soviel ich weiß, in Psychologie. Und dann nehmen Sie Ihre Arbeit mal gründlich unter die Lupe, ob sich da nicht vielleicht ein paar faule Stellen finden. Valerie artikuliert in seiner Schrift La Crise de l'Esprit ein ausgeprägtes Bewusstsein von der Dekadenz Europas, wie es auch bei anderen europäischen Schriftstellern in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg zu finden ist. Plagiarized by zu Gutenberg. Plagiat de Steinkamp. Liebe Lilly, tausend Dank für die neuen Fotos. Wollen wir skypen? Das Internet lässt die Welt zusammenrücken. Plagiat by Chatzi Markakis. Plagiarized from Hanno Beck and Alois Prince, governing the global internet village. Christoph! Hallo, Lilly! Hey! Hey! Na, hatte der Sicherheitsdienst jetzt das Skype mal auf? Naja, manchmal muss ich mich über deren Bedenken auch hinwegsetzen. Also, sonst lebe ich wie im Gefängnis. Hey, vielen Dank für das Paket mit der Eurobettwäsche. Ja, das freut mich, dass sie dir gefällt. Du weißt ja, das Private ist politisch. Copier du Mouvement Féministe. Ah, Lilly. Hattest du schon Gelegenheit, in meinen Doktorordner zu schauen? Ja. Christoph, an dir ist ein Wissenschaftler verloren gegangen. Ach, was? Nein, du übertreibst. Hey, du hattest gesagt, es wären bloß ein paar Anfangskapitel. Aber das ist doch viel, viel mehr. Der Ansatz ist grandios, die Gliederung stimmt und für fast alle Kapitel gibt es schon eine Rohfassung. Also hey, die Arbeit ist doch zu zwei Dritteln fertig. Meinst du wirklich? Also mein Doktorvater hat mir damals die Arbeit links und rechts um die Ohren geschlagen. Also dachte ich, der ganze Ansatz würde nicht funktionieren. Doch, der funktioniert richtig gut. Ach. Naja, mal angenommen, ich fände einen neuen, unvoreingenommenen Betreuer. Du meinst, das Ding hätte als Doktorarbeit wirklich eine Chance? Na, auf jeden Fall. Aber hattest du die Arbeit nicht eigentlich schon aufgegeben? Absolut. Nie wieder wollte ich das Teil anrühren. Ah, doch, man glaubt ja nicht, wie titelhörig die Menschen sind, auch hier in der Kommission. Mir wurde doch jetzt tatsächlich nahegelegt, ich bräuchte einen Doktortitel als Kompetenzsymbol. Verstehe. Na, ich könnte mir das Ganze nochmal in Ruhe anschauen und einen Arbeitsplan erstellen, wie wir die Sache zu einem guten Ende bringen. Da freut sich Zeus in seiner Stiergestalt und gibt Europa Küsse auf die Hände, wenn nur damit die erhoffte Lust käme. Coupier d'Horas. Ja, Lilly, das wäre fantastisch. Ja, würdest du das wirklich für mich tun? Na klar. Am Ende werden wir noch Studienkollegen. Und rocken gemeinsam die Studentenpartys. Schon mit Mühe verschiebt Zeus das Weitere. Bald nähert er sich ihr spielend und hüpft im grünen Gras. Bald legt er seine schneeige Seite nieder im gelblichen Sand. Und nachdem ihr allmählich die Angst genommen war, bietet er bald seine Brust dar zum Streicheln mit jungfräulicher Hand, bald die Hörner zum Umflechten mit frischen Kränzen. Copied from Horace. Christoph, sei mir nicht böse, aber bevor ich mich dran setze, möchte ich doch noch mal fragen, hast du das wirklich alles selbst geschrieben? Absolut. Die Arbeit heißt zwar die Kopie als Kulturform des 21. Jahrhunderts. Ja, schöner Titel auch. Danke, aber ich habe sie selbstverständlich nach den geltenden wissenschaftlichen Regeln geschrieben. Auch und gerade, weil ich in der Arbeit ja die These vertrete, dass diese Regeln sich in Zukunft ändern werden. Wettbewerb und Globalisierung lassen die Bedeutung von professioneller Just-in-Time-Information in erheblichem Maße ansteigen. Plagiarized by Shatzi Markakis. Plagiat de Wolfgang Hennes, la collecte d'information en ligne. Es gab da auch noch ein paar Archivordner, die ich nicht öffnen konnte. Ah, dann sims ich dir ein stärkeres Passwort, damit kommst du überall rein. Da wagte es Europa sogar, weil sie nicht ahnte, wen sie belaste, sich auf den Rücken des Stieres zu setzen. Als der Gott vom Land und allmählich von der trockenen Küste weg die Schritte seiner trügerischen Füße anfangs in die Wogen setzt. Dann geht er weiter hinaus und trägt die Beute mitten durch die Fläche des Meeres. Die Entführte hat Angst davor und blickt auf das zurückgelassene Ufer zurück. Vom Wind flatternd bauschen sich die Kleider. Copied from Horace. First I was angstful, I was petrified. Grace looking like the falling island on the slide. I spent oh so many years with a euro much too strong. Now it's not even clear which countries should belong. And so we're back at the council. And once again we find ourselves in trouble answered faced. We should have tightened up the rule book for the single currency. If we'd known for just 1 second, we found this facility. Go on now, go. Go down to Brussels. We fly over and talk some more while the market sells. They want a big bazooka and a comprehensive fix. An ECB-backed bailout fund, but we will give them nicks. It's all okay. We can't delay. We'll have a weekend summit and another one Wednesday. There's a G20 coming up. For the Greeks it's just a block. Let's just delay till someone pays. Hey, hey. Copier du blog du Wall Street Journal. Fantastik. Dieses Karaoke-Modul macht richtig Freude. Bloß an den Lyrics sollten wir noch feilen. Ich hab die einfach aus dem Netz kopiert. Copy, paste and shape. In der ersten Strophe bringen wir die Krisenlyrics und in der zweiten lassen wir Europa aus der Asche des verbrannten Geldes freudestrahlend wieder auferstehen. Für Europa gilt, was Benedict Anderson über die Nationen gesagt hat. Es ist eine imagined community, besteht also vor allem in den Köpfen der Menschen. Plagiat zu Gutenberg. Plagiarized from Hagen Schulze, The Identity of Europe and the Return of the Ancient World. Copy, paste and shape. Nach der Eurokalypse kommt der Europtimismus, die grenzüberschreitende Europhorie. Get ready for the new Europtimism. Das rasante Wachstum des Internets führt aber nicht ausschließlich zu einer Trivialisierung des Netzes. Im Bereich der Wissenschaft bewirkt es im Gegenteil auch eine Ausweitung des ernsthaften und seriösen Gebrauchs des Mediums. Plagiarized by Shatzi Markakis. Plagier de Jürgen Mittag, l'usage de l'internet par la science politique dans le cas de l'intégration européenne. Liebe Lilly, toll. Jetzt geht es ja doktormäßig in Riesenschritten voran. Ich bin dir so dankbar, dass du nun alles in deine fleißigen Hände nimmst. Die fehlenden Kapitel, die Überarbeitung, die Fußnoten, das Literaturverzeichnis. Für die Arbeit ist es mit Sicherheit ein Segen, wenn ich mich völlig raushalte und dich einfach machen lasse. Und die Note ist mir sowieso egal. Für mich zählt nur der Titel. Dr. Sonthofen, Ante Portas. Lieber Christoph, deine Arbeit aufzupimpen macht mir richtig Spaß. Ich entwickle ganz unverhofft neue Freude an der Wissenschaft. Es ist eine schöne Abwechslung, einmal nicht alles aus mir selber schöpfen zu müssen. Lilly, wenn wir ehrlich sind, hättest du den Titel am Ende sicher mehr verdient als ich. Lass mich wissen, wenn ich dir einen Wunsch erfüllen kann. Falls es dich doch noch von der Uni weg in die Praxis ziehen sollte, hier in Brüssel könnte ich dir sicherlich bei der Jobsuche behilflich sein. Smiley. Dann würden wir uns auch öfter sehen. Smiley, Smiley. Alles Liebe, dein Christoph. Deine Idee mit Brüssel klingt äußerst verlockend. Vielen herzlichen Dank. Mal schauen, wie sich die Dinge bei mir so entwickeln. Aber einen kleinen Wunsch hätte ich tatsächlich schon. Könntest du mir auch ein Foto von dir schicken? Also keine Autogrammkarte, sondern ein privates Foto? Von der Sorte, wie ich sie dir immer schicke? Smiley und Kuss, deine Elle. Ich schau mal, was ich mit der Laptop-Kamera zustande kriege. Erwarte also keine fotografischen Meisterwerke. Und ich muss auch dringend wieder mehr für meinen Körper tun und öfter schwimmen gehen. Bitte denke dir mein geplantes Sportprogramm bei den Fotos einfach dazu. Smiley. Netzkommunikation erlaubt vielfältige Formen der Selbstdarstellung. Plagiarized by Shatzi Markakis. Plagier du Mittag. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer neuen interfraktionellen Arbeitsgruppe Netzpolitik für Europa. Bitte, Herr Sonthofen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich zitiere Artikel 27 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich an den Künsten zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Errungenschaften teilzuhaben. Zitat Ende. Will heißen, das Menschenrecht auf Kultur, Kunst und Wissenschaft darf nicht durch übertriebene Urheberrechtsbestimmungen verletzt werden. Denn eines muss klar sein, die Menschenrechte stehen über dem Urheberrecht. Zweifellos. Steht das wirklich so in Artikel 27 der Menschenrechte? Schwarz auf weiß, Wort für Wort. Ich habe Online-Europa jetzt meinen Verbandsmitgliedern vorgestellt. Es stößt bei allen wichtigen Netzwerkbetreibern auf enormes Interesse. Wir können mit umfassender Unterstützung rechnen, in der Entwicklungsphase sogar kostenfrei. Die richten uns die Plattform ein, übernehmen die Gestaltung. Schön. Dann sollen uns Ihre Leute schnellstmöglich einen funktionierenden Prototypen installieren. Ich gebe sofort grünes Licht für die Umsetzung. Ha, Sonthofen! Sie haben ja nur die erste Hälfte des Artikel 27 vorgelesen. Der erste Absatz ist immer der entscheidende. Ja, aber im zweiten Absatz heißt es, jeder hat das Recht auf Schutz der geistigen und materiellen Interessen, die ihm als Urheber von Werken der Wissenschaft, Literatur oder Kunst erwachsen. Mhm. Und das steht eben ausdrücklich bloß an zweiter Stelle. An erster Stelle steht das Menschenrecht auf freie Nutzung. Also mit Verlaub. Diese Abstufung, die Sie da vornehmen wollen, ist doch juristisch gar nicht haltbar. Dann sollten wir den Artikel dahingehend präzisieren. Die Menschenrechtserklärung? Wenn das global nicht von heute auf morgen geht, fangen wir bei uns in Europa damit an und stärken das Menschenrecht auf freie Nutzung. Ich denke, wir sollten als Arbeitsgruppe auch bald einen entsprechenden Gesetzentwurf auf den Weg bringen. Ich habe dafür bereits einige Bausteine in der Schublade. Die Informationsbeschaffung zielt darauf, die Ungewissheit der Entscheidungsträger zu reduzieren. Plagiarized by Shatzi Markakis. Plagier de NS. In Online-Europa tauchen die Menschen in einen inspirierenden Pool von Ideen, Bildern, Filmen und Musik. Aus diesem digitalen Reservoir können sie schöpfen, es mit eigenen Inhalten auffüllen und Eigenes mit Fremden neu verbinden. Eine aufregende Expedition in die Welt der Kopien und Plagiate. Sehr schön, nur sollten wir in Zukunft nicht mehr von Plagiaten reden. Das Wort hat einen negativen Beigeschmack. Zu Unrecht. Mag sein, aber ein neues, wohlklingendes Wort für dieselbe Sache würde die Akzeptanz bei den Menschen doch deutlich erhöhen. Inspirat. Inspirat. von Inspiration. Hervorragend. Doch, Inspirat ist gut. Da schwingt am Ende sogar noch der Pirat mit. Inspirat. Inspirate. Aspirate. Kommunikationsnetzverdichtung wirkt freiheitsbegünstigend. Aspirate de Chatzimarkakis. Inspired by Gebhard Schweigler. International Politics. Frau Dr. LaRoche, Sie haben mal wieder genau ins Schwarze getroffen. Danke, Bernasoni. Und wie soll unser Online-Europa jetzt konkret aussehen? Wird das eine Art staatliches Pirate Bay, wo alle Leute Kulturgüter, Industriepatente und sonstige Inspirate umsonst herunterladen können? Nein, wir werden den Menschen keine fix und fertige Website vorsetzen, sondern eine partizipative Plattform zum Mitgestalten und Weiterbauen. Das ist gelebte Netzdemokratie. You are Europe. You build Europe. Ja, so kommen wir näher an die Menschen. Und nebenbei erspart das uns eine Menge Arbeit, wenn wir die Ideen unserer User verwenden und nicht mühsam alles selbst ausbrüten müssen. Online-Europa wird ein brodelnder Ideenreaktor. Als Brennstoff nehmen wir Ideenmaterial aus aller Welt, egal woher. Hauptsache es glüht. Der Reaktorkern ist in verschiedene Zonen aufgeteilt. Die zentrale Spaltzone kann von einer Neutronenreflektorzone oder im Brutreaktor von der Brutzone umgeben sein. Kopie de Wikipedia. Haben wir auch Filter und Kontrollfunktionen? Liebe Lilly, diese SMS schicke ich dir aus unserer Netzpolitik-Sitzung. Dir nochmals tausend Dank für deine tollen Ideen zum Thema. Ich habe schon viele davon eingebaut. Die Selbstauslöser-Fotos kriege ich leider technisch nicht hin. Skypen wir heute Abend. Herr Sonthofen? Ich freue mich auf dich, Smiley C. Herr Sonthofen, sind Sie noch bei der Sache? Selbstverständlich. Selbstverständlich, werte Kollegin. Ihre Vorschläge zur Netzneutralität werde ich in der nächsten Sitzung präsentieren. Aber habe ich Ihnen eigentlich schon zu Ihrer neuen Frisur gratuliert? Die steht Ihnen ganz wunderbar. Danke. Wenn Sie davon bald Pressefotos machen, sind Sie so lieb und schicken mir eins? Das lässt sich bestimmt machen. Vielen Dank. Ich bin nämlich so ein kleiner Fotonarr, wissen Sie? Ist die Europäische Union ein Turmbau zu Babel, der wegen seiner überrissenen Dimension und der Sprachverwirrung zwar formell fertiggestellt erscheint, aber faktisch diesen Status nie erreichen wird? Aspirate de zu Gutenberg. Inspired by Georg Kreis, The Contribution of Science to the Future EU Constitution. Schäfer, Ihre wissenschaftlichen Nachforschungen bezüglich Frau Dr. LaRoche, was haben die ergeben? Ich habe in der Doktorarbeit von LaRoche keine nennenswerten Schwachstellen oder Regelwidrigkeiten entdecken können. Schade. Na gut, wenn wir LaRoches Titel nicht angreifen können, dann werde ich wohl selbst promovieren müssen. Oh, ein Titel stünde Ihnen gut zu Gesicht. Haben Sie nicht sogar eine wissenschaftliche Vergangenheit? Ja, mehr als das. Ich habe eine fast fertige Dissertation in der Schublade, die ich gerade überarbeite und schon bald einreichen werde. Herr Sonthofen, Sie schaffen es doch immer wieder, mich zu überraschen. Darf man fragen, was das Thema ist? Die Kopie als Kulturform des 21. Jahrhunderts. Ein schöner Titel. Den ich Sie bitte für sich zu behalten. Bevor ich die Urkunde nicht in den Händen halte, bleibt die Sache vertraulich. Weil Macht Grundlage jeder politischen Aktion ist, besteht die einzig legitime Betrachtungsweise darin, alle beobachtbaren Tatsachen so zu untersuchen, wie sie sind, nicht etwa, wie sie sein sollten. Inspirate of Chatzimarkakis. Aspiré par Sitschlag. Herr Sonthofen, waren Sie eigentlich schon mal in Mini-Europa? In dem Modellpark beim Atomium? Ja. Ehrlich gesagt, habe ich es noch nie geschafft, dort hineinzuschauen. Das sollten Sie unbedingt nachholen. Mini-Europa ist wirklich bezaubernd. Alle 27 Länder der Europäischen Union sind dort präsentiert. Und zwar mit originalgetreuen Modellen ihrer Sehenswürdigkeiten. Die Akropolis, die astronomische Uhr von Prag, Big Ben, der Eiffelturm, der schiefe Turm von Pisa und sogar der Vesuv ist dort nachgebildet und spuckt echtes Feuer. Tatsächlich. Es ist wirklich herzallerliebst. Wissen Sie, wenn mich manchmal kleine Zweifel überkommen oder mir die Arbeit vorübergehend etwas weniger Freude bereitet? Ich hoffe nicht wegen mir. Keinesfalls. Mit Ihnen zu arbeiten ist immer eine große Freude. Nein, lediglich die Euro-Krise lastet mir manchmal ein wenig auf dem Gemüt. Aha. Und in solchen Momenten gehe ich dann immer ins Mini-Europa. Das richtet mich in kürzester Zeit wieder auf. Die Niederlande sind vertreten mit Bauernhäusern, Windmühlen und Amsterdamer Grachten. Deutschland unter anderem mit dem Holstentor und dem Dom zu Speyer. Polen mit dem Danziger Neptunbrunnen. Schön, dann mache ich jetzt Feierabend und schaue mir das auf dem Nachhauseweg mal an. Ich wünsche Ihnen viel europäisches Vergnügen. Selbst Napoleon Bonaparte schreibt 1816 auf seiner Verbannungsinsel St. Helena: Eine meiner Lieblingsideen war die Zusammenschmelzung der Völker, die durch Revolution und Politik getrennt worden waren. Eine solche Association européenne hätte dem Kontinent Wohlstand und Glück gebracht und nicht zuletzt auch ein gleiches System in ganz Europa. Aspirate de zu Gutenberg. Inspired by Examen Europaeum. Hallo Christoph. Hey Lilly, du glaubst gar nicht, wo ich gerade bin, in Mini-Europa. Weißt du, das ist so ein Modellpark mit europäischen Sehenswürdigkeiten. Schwer nicht zu fassen. Ja, den zeige ich dir, wenn du mal da bist. Wie geht's denn unserem Baby, der Doktorarbeit? Die Arbeit kommt gut voran. Ah, ich sehe die schon gebunden vor mir liegen. Kannst du ungefähr abschätzen, wie lange du noch brauchst? Paar Monate vielleicht. Perfekt. Sag mal, ist alles in Ordnung? Du klingst so angespannt. Vielleicht liegt das ja an deinem Fotoordner Euromiezen. Euromiezen. Ich bin also eine von deinen 7 Euromiezen. Na, schönen Dank. Die Beschleunigung des Handelns durch den raschen Informationsfluss im Internet kann das Eintreten von unerwünschten Ausgängen beschleunigen. Inspirate of Chatzimarkakis. Aspiri Barenes. Lilly, das tut mir wirklich leid, dass du auf diesen albernen Ordner gestoßen bist. Ich kann auch gut verstehen, wenn dich das befremdet oder vielleicht sogar kränkt. Und 2 von deinen anderen Euromiezen spielen also auch Beachvolleyball. Und 3 von denen räkeln sich in der gleichen blau-gelben Euro-Bettwäsche, die du mir neulich geschickt hast. Lilly, nimm doch diese Fotos bitte nicht so ernst. Das ist halt ein kleiner Spleen von mir, solche Euro-Pin-Ups zu sammeln. Jedenfalls die anderen Frauen, das ist schon ewig lange her. Zu denen habe ich überhaupt gar keinen Kontakt mehr. Ist mir egal. Ich schicke dir Fotos von mir und du sortierst mich dann wie eine Briefmarke irgendwo ein. In eine Serie von ähnlich aussehenden Frauen in ähnlichen Posen. Ja, naja. Ich fühle mich da wie eine Kopie. Eine Kopie als Kulturform des 21. Jahrhunderts. Ich finde das nicht lustig. Ja, entschuldige bitte. Es tut mir wirklich aufrichtig leid, wenn dich das verletzt haben sollte. Weißt du, ich glaube, es wird einfach höchste Zeit, dass wir uns bald wieder ganz real treffen und nicht immer nur am Bildschirm. Was meinst du, Lilly? Mal schauen. Lilly, glaub mir, ich weiß nicht nur deine Hilfe sehr zu schätzen, sondern zuallererst auch dich, Lilly. Du bist ein wundervoller Mensch. Verzeihst du mir bitte? Okay. Aber Fotos gibt's keine mehr. Angesichts der besonderen Eigenschaften des Wissens ist von Zeit zu Zeit ein Eingreifen des Staates erforderlich, um selbst Wissen zu schaffen und zu verbreiten, wenn der Markt nicht genügend bereitstellt. Aspirate de Chatzimarkakis. Inspired by Beck and Prince. Das Euro-Karaoke-Modul ist jetzt online. Außerdem einige Blogseiten, auch der Ideenpool füllt sich allmählich mit Inspiraten. Was ist mit der Kinderseite? Voilà. Oh, das ist hübsch. Mit diesen animierten Knetgummifiguren. So wird die Kultur des Kopierens von Kindesbeinen an gefördert und eingeübt. Kinder lernen ja schon von Natur aus durch Nachahmung. Sie kopieren tagtäglich, lassen sich von ihrer Umwelt inspirieren. Heute drehen sich viele Debatten um Integration. Und morgen geht es um Inspiration. Inspiriert euch. Inspirevo? Nicht schlecht. Get inspired. Inspirisse. Inspiratevi. Im Netz können sich die Menschen dann untereinander und auch mit Ländern ihrer Wahl befreunden, vernetzen, deren zukünftige Entwicklungen abonnieren und Simultanübersetzungs-Apps gratis downloaden. Hello, I'm Simulto 2.0, the perfect web 2.0 translation solution. Die schon wieder. Der wissenschaftliche Dienst hat das System jetzt optimiert. Ich denke, wir sollten der 2.0-Version noch eine Chance geben. Also dann, willkommen an Bord. Pleased to meet you. Enchanté. In Online-Europa testen wir Teile unserer Zukunft, die wir später als Gegenwart in Real-Europa installieren. Und umgekehrt. And vice versa. Nein, stopp, da warten wir lieber auf die Version 3.0. Au revoir. Goodbye. Hasta la vista, baby. Sonthofen, ich muss zugeben, dass ich anfangs erhebliche Bedenken hatte, ob Sie mit Ihren Ideen nicht weit über das Ziel hinausschießen. Aber nun bin ich doch recht angetan. Wenn wir die Sache jetzt weiter vorantreiben, werden wir ein Leuchtturmprojekt der digitalen Agenda. Frau La Roche, ich freue mich über Ihren Euro-Optimismus. Es kommen immer mehr Ideen und Vorschläge rein. Hier, wünscht sich jemand aus Zypern für das Euro-Karaoke-Modul möglichst viele Songs der Gruppe Europe. Europe? Ja, diese wunderbaren Fanfaren. Da-da-da-da-da-da-da-da. Ach ja. It's the final countdown. Und hier hat eine andere Userin auch gleich eine Karaoke-Version eingestellt. Abspielen und ausprobieren. Die Technik hat den Einzelnen mächtig gemacht und keine Macht wird ihn mehr vollständig und umfassend kontrollieren können. Aspirate de Chatzimarkakis. Inspired by Schweigler. Der tiefste Grund für den Aufstieg wie auch für die Gefährdung Europas liegt in dieser immerwährenden Suche nach der verlorenen, der geahnten und erhofften Aurea Aetas, dem goldenen Zeitalter. Aspirate de zu Gutenberg. Inspired by Schulze. Schäfer, ich bin restlos begeistert. Online Europa lebt. Es ist wirklich erstaunlich, wie viele Menschen sich beteiligen. Und dabei ihre Gedanken und Ideen ganz uneigennützig mit allen teilen. Da pocht niemand kleinlich auf seine Urheberschaft. Da gibt es einen großherzigen Austausch, von dem am Ende alle etwas haben. Gib, so wird dir gegeben. Copied from the Bible. Luke chapter 6. Vers 38. Und diese Welle des Vertrauens wird bald von Online-Europa übergreifen auf Real-Europa. Positive Ansteckungseffekte, Schäfer. Ich denke, auch der Kommissar wird diese eindrucksvollen Erfolge zu würdigen wissen. Sicherlich. Wo Sie jetzt auch bald einen Doktortitel haben. Kommen Sie denn mit der Arbeit gut voran? Schon. Nur die vielen Nachtschichten sehren etwas an meiner Substanz. Aber ich will nicht jammern. Schauen wir lieber, was sich in Online-Europa tut. Aha, der Ideenreaktor ist munter am Brodeln. Christoph, ich habe die erste Komplettfassung fertig. 15 neue Euro-Karaoke-Songs, 187 neue Fotos, 385 neue Kommentare und eine neue SMS. Fantastisch. Schäfer, lassen Sie mich allein und sorgen Sie dafür, dass ich nicht gestört werde. Dann liebten sie sich. Entweder unter einer Platane, die seitdem ein immergrüner Baum ist, oder in der daktäischen Höhle, in der Zeus aufgezogen worden war. Europa gebar ihm drei Söhne, Minos, Radamantis und Sarpedon. Kopie de Grant Hazel, Encyclopédie des Mythes Antiques. Hallo? Lilly, grandios! Ich dachte, du wärst erst in 4 Wochen soweit. Ich arbeite wie im Rausch. Die Gedanken sprühen nur so aus mir heraus. Zu jeder vollen Stunde habe ich eine Seite fertig. Großartig. Ich bin dir unendlich dankbar. Hey, das müssen wir feiern, und zwar face to face. Ich steige diese Woche noch in den Flieger und ich komme dich besuchen. Warte lieber damit. Ich will noch am Schlusskapitel feilen. Und dann brauche ich noch ein paar Tage, um runterzukommen. Ja, das verstehe ich. Ja, wie es dir am liebsten ist. Ich kann es jedenfalls kaum erwarten, die Arbeit zu lesen, und bin mir jetzt schon absolut sicher, durch deinen Einsatz hat sich die Qualität mindestens verdoppelt. Das glaube ich allerdings auch. Uns beiden einen herzlichen Glückwunsch zu unserer schönen Co-Produktion. Ja, sie ist mir richtig ans Herz gewachsen. Ich möchte sie gar nicht mehr hergeben. Sobald sie gedruckt ist, schicke ich dir eine ganze Kiste handsignierter Exemplare. Und mein anderes Versprechen steht natürlich auch. Ein Job in Brüssel. Und wir reden hier nicht von Praktika oder Probezeiten, sondern steigen direkt ein in die gehobene Gehaltsklasse. Na, wie klingt das? Gut. Aber nicht gut genug. Zeus überreichte Europa 3 Geschenke. Einen immer treffenden Speer, den schnellsten Hund der Welt, Lailaps, und Talos, den Bronzemann, der täglich einmal um Kreta herumlief und Eindringlinge verjagte. Copied from Grant and Hazel. Dann lege ich noch was drauf. Was darf es denn Schönes sein? Bitte, du hast die freie Auswahl. Danke. Ich habe mich schon entschieden. Wofür? Ich werde die Doktorarbeit unter meinem eigenen Namen einreichen. Nein. Ich bin Wissenschaftlerin und ich will in der Wissenschaft bleiben. Dafür brauche ich einen Doktortitel. Lilly, ich brauche den Titel so dringend wie du. Für dich ist er doch bloß ein eitles Statussymbol, auf das du genauso gut auch verzichten kannst. Ich habe Jahre meines Lebens in diese Arbeit investiert und du willst sie mir wegnehmen? Jetzt komm hier bloß nicht mit geistigem Eigentum. Das wagst du nicht. Kannst ja probieren, deine Ghostwriterin zu verklagen. Lilly, du machst gerade den Fehler deines Lebens. Im Gegenteil. Es fühlt sich richtig gut an, Christoph. Ich schicke dir ein handsigniertes Exemplar. Versprochen. Handlungsspielräume von Individuen verändern sich entscheidend und dauerhaft. Inspirative Chatzimarkakis. Inspiré par Dirk Messner, Mondialisation, Gouvernance mondiale et la politique de développement. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer interfraktionellen Arbeitsgruppe Netzpolitik für Europa. Bitte, Frau Dr. LaRoche. Fangen wir mit der guten Nachricht an. Ich hatte gestern ein intensives Fachgespräch mit unserem Kommissar für digitale Agenda. Er ist sehr angetan von unserer Arbeitsgruppe. Also habe ich gleich nachgeschoben, dass wir daraus mittelfristig einen parlamentarischen Ausschuss formen sollten. Eine hervorragende Idee. Dieselbe Idee hatte ich vor ein paar Wochen in der Badewanne auch. Aber wenn Sie es ihm schon verkauft haben, umso besser. Ich wünsche Ihnen für die Umsetzung alles Beste und größtmöglichen Erfolg. Herr Sonthofen, höre ich da etwa einen Abschied heraus? Da liegen Sie nicht ganz falsch. Ich hatte gestern nämlich ebenfalls ein sehr intensives und inspirierendes Fachgespräch. Und zwar mit unserer Kommissarin für institutionelle Beziehungen. Aha. Meine Ideen zur Vertiefung der europäischen Einigung sind bei der Kommissarin auf großes Interesse gestoßen. Daher soll ich jetzt in den Ausschuss für konstitutionelle Fragen wechseln und dort frischen Wind reinbringen, als stellvertretender Vorsitzender. Oh, meinen herzlichen Glückwunsch. Ich werde Sie vermissen, Sonthofen. Sie und unsere fachlichen Auseinandersetzungen, haben Sie mein Foto schon erhalten? Ja, tausend Dank, Frau Dr. LaRoche. Sie sehen ganz wunderbar darauf aus, in Ihrem schicken blau-gelben Kostüm. Danke. Falls wir uns jetzt nicht mehr ganz so oft persönlich sehen sollten, werde ich immer Ihr schönes Foto anschauen und an Sie denken. Wie charmant. Und ich freue mich auch immer sehr über neue Fotos. Blau-gelb steht nämlich nur wenigen Menschen und Ihnen steht es besonders gut. Hier habe ich ein kleines Abschiedsgeschenk für uns alle. Hey, Europe, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey, Europe, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And any time you feel the pain, hey, Europe, refrain. Don't carry the world upon your shoulders. For while you know that it's a fool who plays it cool by making his world a little colder. Kommunikationsnetzverdichtung wirkt freiheitsbegünstigend. Inspirate de Chatzimarkakis. Inspired by Schweigler. Der Verfasser dieser Zeilen wünscht sich, die Devise in Vielfalt geeint, eines Tages in lateinischer Fassung auch auf den Euro-Geldscheinen lesen zu können. In Spirit of zu Gutenberg. Inspiré par Ludger Kühnhardt, Choix et Conséquences. Christoph Sonthofen ist ein deutscher Politiker. Seit dem 19. Oktober 2037 ist er der erste Präsident der Vereinigten Staaten von Europa. Kopie de Wikipedia 2037. Europa, eine Plagiate-Saga von Till Müller-Klug. Es sprachen Sonthofen, Matthias Matschke, Dr. La Roche, Nina Petri, Bernasoni, Martin Brambach, Schäfer, Axel Wandke, Lilly, Marlene Lohse, sowie Josef Tratnik, Marietta Bürger, Steve Hudson, Isabella Archand und viele andere. Technische Realisation: Benno Müller vom Hofe und Jens-Peter Hamacher. Regieassistenz: Gerrit Bohms. Regie: Thomas Wolferts. Besonderen Dank an die plagiierten Autorinnen und Autoren. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2012.